Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr, ist es 1 Uhr und 30 Sekunden. Wir melden uns zur Stelle. Schön, dass ihr auch da seid. Und ich sage willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auch wieder eine offene Themenrunde, eine freie Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anrufer heute Nacht heißt Sebastian und er ist 26. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, ja, 26 ist schon richtig. Genau. Um was geht's bei dir, Sebastian? Es geht um einen Verkehrsunfall in Dortmund, der vorgestern Morgen passiert ist. Am Sonntag ein kleines Kind ist dabei ins Leben gekommen, ein 6-jähriges. Mhm. Das ist genau bei uns auf der Straße passiert, also wirklich 50 Meter Luftlinie in Dortmund, ganz groß in den Zeitungen. Ja. Ja, und ich bin 10 Minuten danach im Unfallort gewesen und ich habe zum Glück das Kind nicht mehr gesehen. Mhm. Ich habe aber den Rettungswagen gesehen, ich habe das Fahrzeug gesehen, ich habe das Fahrrad, was in Teilen da lag, gesehen. Ja. Ich habe dann auch die Zeitung gelesen, die letzten Tage arg verfolgt. Mittlerweile ist auch klar, wie der Unfall passiert ist und ich weiß gar nicht, was ich als dramatisch empfinde, den Tod des Kindes oder dass die ganze Familie dabei war. Also es war ein Familienausflug, die Eltern und 2 Geschwister, die haben das alles live miterlebt. Die waren schon auf der anderen Straßenseite. Der Kleine ist stehen geblieben bei Rot. Dann ist ein Auto stehen geblieben für die Linksabbiegerspur. Der muss gedacht haben, er darf fahren. Und die geradeaus fahren durften, sind weitergefahren. Ach so, der Kleine war nicht im Auto. Nein, er war als Fahrradfahrer. Das Fahrzeug hat ihn quasi umgefahren, so auf Deutsch gesagt. Mhm. Wie kam das, dass du so schnell dann vor Ort warst? Das war ein absoluter Zufall. Also normalerweise bin ich sonntags immer länger zu Hause, mache bis Mittag nichts und war wirklich verabredet. Und bei mir raus, 50 Meter an die nächste Kreuzung, bin ich einfach entlang gefahren. Und ich habe die Polizeiautos gesehen, abgesperrt. Ich dachte mir, gut, ein Unfall. Mhm. Habe mir nichts dabei gedacht, dann sah ich von Weitem schon das kleine Fahrrad da liegen, den Sattel 50 Meter weiter von dem Fahrrad. Und da sagte der Polizist, der guckte mir ins Auto und ich werde dieses Gesicht nicht vergessen. Er sagte nur, fahren Sie links vorbei, mehr wollen Sie gar nicht wissen. Ah ja, und du bist dann auch links vorbeigefahren? Ich bin links vorbeigefahren. Du hast nichts Genaueres dann gesehen? Nein. Das Opfer habe ich nicht gesehen. Ich muss dazu sagen, ich wohne hier in einem Mehrfamilienhaus, wo nur Kinder wohnen. War das Kind sofort tot? Es ist 1 Stunde später im Krankenhaus verstorben. Mhm. Also das wussten wir schon dann 1 Stunde später im Internet. Und also das hat mich so ins Mark getroffen, wirklich bis ins Tiefe. Ich gehe meinem ganz normalen Leben nach, aber es geht nicht weg. Also es ist präsent da. Mhm. Ich weiß nicht, ob es, ja, weil wir hier so viele Kinder haben und dementsprechend in den Familien die Trauer groß, die Traueranteilnahme ist überwältigend, es liegen zig Kerzen, Kuscheltiere und sowas, also unsere Ortschaft hier wirklich. Das führt einem vor Augen, wie schnell alles zerfallen kann. Also ganz kurz, alles. Richtig, die fahren auf der Mittelspur, also auf der Mittelinsel, weil das ist, also die Fahrbahnen sind getrennt, die waren auf der Mittelinsel, die Eltern und die Geschwister haben die Kreuzung bereits passiert, der Kleine stand da noch, warum auch immer, das ist alles noch nicht geklärt, hatte Rot, dann stand das Auto vor ihm auf der Linksabbiegerspur, was auch Rot hatte, aber die geradeaus fahren dürfen, hatten Grün. Somit konnte der Autofahrer ihn nicht sehen und er konnte über das eine Auto, was stand, auch nicht sehen und ist gefahren. Und in dem Moment die Eltern und die Geschwister, die wahrscheinlich auch... Für die war das natürlich ganz schlimm, weil die das alles mit vor Augen hatten. Die waren Zeuge davon, wie ihr Kind überfahren wurde. Allein die Tragik des Unfalls und dann, ich versuche mich immer wieder reinzuversetzen, was machen diese Menschen gerade? Und es geht nicht. Also da waren auch viele Zeugen, wie gesagt, viele befahrene Straße, Notfallseelsorge und sowas. Aber es ist wahrscheinlich jetzt in deinem Fall, dass es dir so nahe geht, weil du daran vorbeigefahren bist. Wenn du das in der Zeitung nur gelesen hättest, ist ja schrecklicherweise, wir lesen ja fast jeden Tag solche Dinge. Genau, man fährt auch an den Straßen vorbei, sieht hier ein Kreuz, da eine Kerze. Ja. Und wirklich, es war ein totaler Zufall. Normalerweise bin ich sonntags nie um die Zeit unterwegs. Mhm. Und ich werde einfach dieses Gesicht von diesem Polizisten nicht vergessen. Der war vielleicht so 40, bestimmt auch Familienvater. Mhm. Der sagte, mehr wollen sie gar nicht wissen. Ja. Also seit 2 Tagen, ich bin einfach, ja, es ist nicht weg. Ich, in jeder ruhigen Minute, ob ich was esse, auf der Toilette sitze oder so, habe ich diese Bilder und diese Tragik. Ja, aber sei froh, dass du die wirklichen Bilder nicht gesehen hast. Ja, dann wäre es noch viel, viel, viel schlimmer. Ich habe dann auch noch an die Ärzte gedacht. Ja. So wird sich das schon, glaube ich, dann in den nächsten Tagen allmählich wieder beruhigen. Davon gehe ich aus. Ja. Also auf der einen Seite denke ich mir, so wie du gerade gesagt hast, wir wissen gar nicht, was wir an unserem Leben haben. Also, ja, das ist das, was einem dann immer klar wird. Aber leider immer nur in dem Moment und nach ein paar Tagen oder Wochen ist das schon wieder vergessen und man nimmt ganz viele Dinge als selbstverständlich hin. Und ich werde auf der Straße gestern mit 70 überholt, also da ist 50 erlaubt, werde mit 70 rechts überholt, wir stehen zusammen an der Ampel, ich habe nur die Scheibe runtergemacht. Normalerweise bin ich da gar nicht so der Typ für und sagt zu dem auch so ein Familienvater wahrscheinlich in so einem Kombi, hier ist gestern ein Kind ums Leben gekommen und du fährst hier 70. Sagt er so zu mir noch ganz frech, nee, war 80. Ja. Also Sebastian, ich glaube, dass sich das in den nächsten Tagen beruhigt. Da bin ich ziemlich sicher. Ich fange ein Medizinstudium an in 2 Wochen oder in 3 Wochen. Na gut, dann wirst du öfters mit solchen Dingen konfrontiert werden. Genau, und ich habe auch an den Arzt gedacht. Oder Sebastian, an die Ärzte im Krankenhaus. Also ich glaube, dass sich das erledigt nach einigen Wochen oder Tagen. Ja, ich hoffe es. Also, alles Gute wünsche ich dir. Domian, ich danke dir, ja? Gerne, Sebastian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und hier ist Corinna. Und Corinna ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Corinna. Hallo, Domian. Corinna, hallo, guten Morgen. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Um etwas Positives mal. Ah, das ist schön. Ja. Erzähl. Und zwar habe ich mit meinen 48 Jahren meine leibliche Familie vor 3 Wochen gefunden. Wir hatten schon mal telefoniert. Und zwar ging es damals mal, ich glaube, vor einem Jahr, da wollte jemand abtreiben und da habe ich dann so erzählt danach, das sollte bloß nicht machen. Und erzähl doch mal jetzt von der jetzigen Geschichte. Also vor 3 Wochen deine leibliche Familie kennengelernt. Nach wie vielen Jahren? Ja, zum ersten Mal jetzt. Zum ersten Mal? Also mit 48 Jahren zum ersten Mal. Wie ist das gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, ich habe nochmal, also wie immer wieder zwischendurch, meinen Mädchennamen in einer Suchmaschine im Internet eingegeben und bin dort auf ein Gästebuch einer ostpreußischen Stadt geführt worden. Und da hat jemand eben halt von meiner leiblichen Mutter noch Familienangehörige gesucht. Ja. Ja, demjenigen habe ich dann gemeldet und eine Woche später bekam ich eine Mail zurück. Eben halt auch mit den Worten, dass er mein Bruder ist und wenn ich mag, dass ich ihn dann anrufen könnte, was ich dann auch getan habe. Und leibliche Familie heißt, da gibt es auch noch Mutter und Vater? Da gibt es nur noch die Mutter von. Die Mutter. Und die Mutter hast du kennengelernt und dem... Noch nicht. Die Mutter lerne ich jetzt noch demnächst im Oktober kennen. Ich habe aber schon 4 meiner Geschwister, weil es sind nämlich 9 insgesamt. 9 Geschwister? Ja. Das ist ja. Wie weit wohnen die von dir entfernt ungefähr? 2,5-3 Stunden Autostunden entfernt. Naja. Das ist ja irre. Mit einem Schlag so eine große Familie zu bekommen. Wie war denn der erste Kontakt? Ja, also es sind dann 4 Schwestern hierher gekommen zu mir und es war sofort, als ob man sich schon ewig kennt. Das sagen die Leute immer und mich wundert das so. Ja, ich hätte es vorher auch nie glauben können. Man hat ja das ganze Leben ganz anders verbracht und ganz anders gelebt. Aber irgendwas muss da in der Seele sein, was einen verbindet. Ja. Ja. Und kurios auch, dann hat man ja schon mal so Fotos schon vorher im Internet, also E-Mail und so ausgetauscht. Mhm. Und dann zum Beispiel von einer Schwester, die Kinder haben total Ähnlichkeit mit 2 meiner Kinder. Mhm. Und solche Dinge und wie kam das denn, dass wenn da so viele Kinder sind und die alle zusammen sind, wieso bist du aus der Familie rausgenommen worden damals? Ich denke, ich habe einen anderen Vater und die haben alle den gleichen Vater, also wir haben alle die gleiche Mutter. Ja. Und die Gründe werde ich wohl hoffentlich doch mal im Oktober erfahren. Also ich glaube, das ist was ganz Besonderes dann, wenn du deine Mutter kennenlernst. Ja. Gibt es auch so ein zwiegespaltenes Gefühl, dass du so ein bisschen auch sauer bist, dass sie dich damals weggegeben hat? Nee, überhaupt nicht mehr. Nein. Da bin ich ja schon seit langer Zeit wirklich im Frieden drüber. Und einfach, weil ich mir denke, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Die sie dir wahrscheinlich dann erklären wird und erzählen wird. Ja, genau. Eben. Und da bin ich einfach im Frieden. Ich habe ja auch jetzt zum Geburtstag eine liebe Karte geschrieben und all sowas. Und nee, du bist da dann, ist keine Wut. Ja, und du bist dann in einer Pflegefamilie aufgewachsen? Ja, mit 3 Jahren bin ich dann in eine Pflegefamilie gekommen. Vorher im Heim. 3 Jahre vorher im Heim war. Ja. Und hast du es denn in dieser Pflegefamilie gut gehabt? Nee. Nein? Überhaupt nicht. Oh. Also ich bin in die Pflegefamilie gekommen, eben halt, weil sie dachten, ich würde wir würden keine eigenen Kinder bekommen. Hm. Und dann kamen aber doch Kinder und ja. Und dann fing der ganz normale Wahnsinn an, sag ich mal. Das heißt, die haben dann krasse Unterschiede gemacht zwischen eigenen Kindern und dir? Ja, ich bin auch viel geprügelt und all sowas geworden. Ah. Und ja. Ja. Also, und wie lange hast du denn in dieser Pflegefamilie gewohnt? 13 Jahre und dann bin ich mit 16 nochmal in ein Heim gekommen. Also auch schon viel mitgemacht, kann man so sagen. Ja, ja. Das, ja. Ja. Was ist das Schlimmste, wenn du an diese Pflegefamilie denkst? Das Schlimmste, kein Vertrauen zu haben und eben halt diese Schläge ständig. Mhm. Denkt man da nicht, wenn man in so einer Pflegefamilie ist und man wird da schlecht behandelt, denkt man da nicht so als Mädchen, als kleines Kind, Mann, wo ist denn meine wirkliche Mama? Die könnte mir doch helfen. Ja, natürlich. Mhm. Ständig. Also ich habe es ja erstmal lange nicht gewusst. Habe es erst mit 11 Jahren erfahren, obwohl ich vorher schon immer mich als Fremdkörper gefühlt habe. Ach so, die haben das verheimlicht. Ja, ja. Ah, ja. Mhm. Und dann denkt man natürlich drüber nach und denkt auch und sucht auch. Und es gab immer Momente, wo ich dann dachte, boah, ja, jetzt bei der eigenen Familie wäre doch vielleicht schöner. Wäre das schöner. Ja, jetzt ist da plötzlich eine eigene Familie aufgetaucht. Ja. War die Stimmung dann zwischen den Geschwistern, die du jetzt bisher schon kennengelernt hast, war die gut? Ja, es gibt da natürlich auch so Zwistigkeiten oder wie, also ganz normale familiäre Dinge. Ja. Aber jetzt so gerade Mädels und so ist es so super. Gut, ja. So, da wünsche ich dir ganz viel Erfolg, wenn du deine Mama kennenlernst. Ja. Das wird aufregend sein. Das wird sehr aufregend sein. In ein paar Wochen sagst du es das, 2 Monaten. Ja, jetzt im kommenden Monat. Im kommenden Monat, ja. Drücke ich dir die Daumen, dass das gut abläuft und ja, dass sich da vor allen Dingen auch lange Verbindungen dann aufbauen demnächst und dass sich das nicht wieder verflüchtigt, das wollen wir nicht hoffen. Nee, das glaube ich auch gar nicht. Ja. Liebe Corinna, alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und hier ist Wolf und Wolf ist 51. Guten Morgen, Wolf. Ja, guten Abend oder guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo Wolf. Und was geht's bei dir? Ja. Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich eine Psychose und die ist entstanden. Ich hatte am Samstag vorletzte Woche, bin ich nach Hause gekommen um 10:40 und mein Haustier sozusagen, also mein Papagei, der reagierte sehr merkwürdig. Der war also auf dem Boden des Käfigs und lief unkontrolliert, der konnte nicht mehr laufen irgendwie. Der war mit den Beinen am Anheben und die Flügel mit den Flügeln am Schlackern und auf einmal schrie der laut auf, so richtige Schreie. Und großer Vogel? Das ist ein Mohrenkopfpapagei. Der hat so einen anthrazitfarbenen Kopf und grün-orange Brust und grün-gelbe Flügel. Ja, wie groß ist er ungefähr? Der ist nicht so groß wie ein Graupapagei. Also schon eine Nummer kleiner, kann man sagen. Na gut, ein Graupapagei kenne ich eben auch nicht, aber egal. Also, da stimmt was nicht mit dem Papagei. Genau, und der ist mir vor 6 Jahren und einem Monat ist er mir zugeflogen. Mhm. Mitten in der Stadtwohnung ins Badezimmer rein, ist er so reingeflogen. Ach. Und meine Frau sagt noch, da ist ein Papagei reingeflogen. Ich sage, ach Quatsch, sag ich, klar, jetzt Papageien fliegen ja auch so oft viele durch die Luft, sage ich, sicher. Und dann dachte ich, wer weiß, was du da gesehen hast. Dann kam ich gucken, war da tatsächlich einer. Und dann habe ich dann überlegt, was ich mache, konnte aber an dem Wochenende wieder, weil das am Samstag war, konnte ich keinen Käfig und so kriegen. Dann musste ich den in so eine Katzenbox sperren, den armen Vogel, dass er sich da beruhigte. Und aber du hast ihn dann behalten? Ja, ich habe dann einen Käfig gekauft, so 1,80 Meter groß, genau, habe den dann aufgenommen sozusagen. Mhm. Und die sind eigentlich sehr scheu und sehr laut, diese Vögel, und gewöhnen sich an Menschen selten. So, was ist denn jetzt passiert? Und ja, bei mir war der sowas von Zahn, hat sich total an mich gewöhnt, machte also Balztänze, ging oft mit beiden Krallen auf meinen Finger drauf, ließ ich nur ununterbrochen kraulen und Köpfchen streicheln. Und wenn ich wegging, war der mir hinterher am Pfeifen, also war voll auf mich bezogen. Also enges Verhältnis zwischen euch beiden. Als wenn ich sein Partner wäre, ja, genau. So, jetzt erzähl mal, was jetzt passiert ist. Das Passierte ist, genau, ich habe also jetzt ein Problem. Und zwar, der Vogel hatte die gleichen Symptome im April, da ist aber dann eine Stange, hatte sich gelöst und da habe ich gedacht, der wäre wogegen geflogen. Weil ich beim Tierarzt hatte dann über Nacht, hatte das noch durchgestanden, weil das war auch am Wochenende und dann hat der Tierarzt dem helfen können. Jetzt war es wieder ein Samstag und Nacht und jetzt hätte es zwar 50 Kilometer weiter, wo ich zwar, ich wusste wo, nur dass es eine Klinik gibt, wusste ich, eine Kleintierklinik hätte es da gegeben. Ja. Nur ich habe gedacht, der wäre am Fuß verletzt und dachte dann, ja gut, der muss das dann irgendwie durchstehen. Ja. Dann habe ich ihn ganz dunkel gehalten, dass er die Nacht erstmal übersteht und der muss aber dann ziemlich am Boden immer hin und her gekrochen sein, weil er irgendwas Schlimmeres hatte als nur eine Verletzung am Fuß. Da hätte man sich ja ruhig halten können, da bin ich aber nicht hintergekommen. So viel Ahnung hatte ich da doch nicht. Was ist denn da mit dem Vogel passiert? Ja, meine Vermutung, keiner weiß es jetzt, ist ja gestorben. Und, ach, der ist gestorben? Ja, der ist Sonntag gestorben. Und, was glaubst du, was hatte er? Laut Spekulationen hätte das ein Schlaganfall sein können. Und zwar der zweite sogar. Der erste schon im April und der zweite dann jetzt. Verstehe, Tiere können das auch bekommen. Ja, die können das auch bekommen. Wusste ich auch nicht. Und das heißt also demnach der zweite gewesen. Der hatte also niemals eine Fußverletzung. Das ist also die beiden Symptome. Man hätte den blutverdünnende Mittel spritzen müssen. Machst du dir Vorwürfe, dass du nicht in die Klinik gefahren bist? Das ist es, genau das. Und dann das Schlimmste war dann am anderen Morgen komme ich rein. Ich hatte die Nacht dann unruhig geschlafen, komme runter, gehe zu dem Vogel und denke, oh Gott, auf der Erde sitzt er nicht mehr. Hatte dich mit aller Kraft und Mühe aus Instinkt her, ganz oben auf 1,80 Meter Höhe auf eine Stange noch gezogen. Da denke ich auch, vielleicht klappt es ja noch, dass er doch durchkommt irgendwie. Ja, und dann kamen so eine Stunde später Symptome, dass er auf der Stange außen sitzen wollte, war mit dem Fuß in der Luft am Pendeln und saß auf einmal auf meiner Hand. Habe ich den so gestützt. Also zur Toilette. Aber er ist dann gestorben. Ja, er ist dann gestorben. Er ist auf die Stange. Du hast gerade gesagt, du hast eine Psychose? Ja, jetzt ist Folgendes, Jürgen. Und zwar ist Folgendes, ich bin dann noch mit meiner Familie sozusagen auf irgendein benachbartes Stadtfest gefahren und habe irgendwie Realitätsverlust gehabt. Den Vogel, den habe ich unten hingesetzt, dann war der ganz ruhig und habe nochmal alles verdunkelt und habe gedacht, okay, der bleibt jetzt da unten, weil der total müde war, der ging die Augen zu. Habe ich den so aus dem Okay, hast du den da hingelegt, hingesetzt, genau, den Vogel und bist woanders hingefahren? Und ich frage mal jetzt, ich fasse mal zusammen, und dann, als du nach Hause gekommen bist, war der Vogel tot? Da lag der tot auf dem Rücken, genau, im Käfig. So, und das ist jetzt... Und das war für mich ein Schock, da habe ich also nie mitgerechnet. Ja. Wenn ich wusste, dass es ein Schlaganfall wäre, hätte ich alles im Himmel in Bewegung gesetzt und mich sofort... Ich war dem Abend jetzt erklär mir mal, was du mit deiner Psychose meinst. Ja, in der Psychose meine ich Folgendes mit. Ich kann nachts nicht mehr schlafen und sehe mich irgendwie, als wenn ich eine unterlassene Hilfeleistung gemacht habe. Ich verstehe. Das ist jetzt nicht der klinische Begriff der Psychose, sondern du meinst das so im übertragenen Sinne. Ja, ich verstehe. Ja, das ist also, ich fühle mich also wie so ein, als wenn ich das Tier umgebracht hätte, im indirekten Sinne. Der braucht Hilfe, kann sich selber nicht helfen. Mit einem Kind fährt man sofort ins Krankenhaus und das Tier hätte genauso die Hilfe gebraucht. Und ja, warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du es nicht gemacht? Das verstehe ich ja selber nicht mehr. Das verstehe ich selber nicht. Ich habe dann gedacht, ich habe den Ernst der Lage nicht erkannt. Ich dachte, der hätte eine Verstauchung am Fuß, was dann irgendwo mit der Zeit der geheilt. Das ist jetzt so eine Situation. Da ist das Tier. Das Tier ist tot. Ja, okay. Das Tier ist tot. Du hättest vielleicht etwas machen können, aber du hast es nicht gemacht und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Das ist es. Wie geht man damit um? Und der lag 4 Tage in einem Karton dann insofern. Dann habe ich ihn dann am Haus beerdigt und irgendwie, und jetzt ist mittlerweile, sind da wie gesagt 10 Tage her, aber ich kann nicht abschalten. Ich musste den Käfig dann runterbringen in der Garage. Ja, dieser Vogel hat eine ganz besondere Bedeutung für dich gehabt. Ja, richtig. Kannst du die Bedeutung vielleicht beschreiben? Ja, ich sah also insofern, dass der Vogel irgendwie auch ein Glücksbringer war, weil das ist dann ein Papagei mitten in der Stadtwohnung reinfliegen. So was wie ein Sechser im Lotto. Das stimmt, das stimmt auch, wirklich. Also in dem Moment auch noch an dem Nachmittag wie das Fenster. Natürlich, und einen Glücksbringer muss man natürlich hegen und pflegen, ne? Das ist klar. Jetzt, dann kriegte der auch diesen besonderen Namen, der hieß dann Azzurro, weil er bei einem strahlend blauen Himmel bei 30 Grad mit da reingeflogen ist und dann, wie gesagt... Der arme Azzurro. Und der war so auf mich fixiert und dann habe ich ihn im Stich gelassen. Ich komme mir wie ein Schwein vor, deswegen, ich komme da nicht drüber. So, jetzt Moment. Das heißt, jetzt ist die stressige Frage, wie gehe ich mit dieser Gewissensbelastung um? Handelt sich um ein Tier, um ein Haustier, das du sehr geliebt hast. Ja. Du hast nicht das getan, was man tun könnte, und du hast ein schlechtes Gewissen. Das ist es. Ja, schwierige Situation. Kann man nicht schönreden. Nee, ich würde es gerne rückgängig machen. Das glaube ich. Und jetzt, das ist das, was mich irgendwo total wurmt. Und irgendwo. Hast du darüber nachgedacht, dir einen neuen Vogel zu besorgen? Ja, aber das ist. Da habe ich erstmal zu viel Trauer drin. Zweites Problem ist, der ist also noch importiert worden, wie sich herausstellte, über den Ring aus Afrika. Jetzt werden die ja hier gezüchtet und du musst die paarweise quasi nehmen. Das heißt, Pass mal auf, eine Idee. Wenn man so etwas gemacht hat, kann man das nicht rückgängig machen. Schuld bleibt dann Schuld. Ja. Man kann vielleicht überlegen, dann demnächst etwas anderes zu tun, um die Schuld vielleicht wieder ein bisschen gut zu machen. Überlege das jetzt gerade mal laut. Wenn du vielleicht in ein Tierheim gehst und dir irgendein armes Tier, was du magst und was da vergessen und verloren ist, wenn du dich dieses Tieres annimmst, kannst du in gewisser Weise deine Schuld wieder gut machen, zwar in einem anderen Lebewesen, aber du kannst es machen und du hast eine Aufgabe. Ja, das habe ich auch überlegt. Ich war auch schon so ein Pärchen angucken, aber im Tierheim wollten sie die dann nicht abgeben. Das heißt, ich müsste irgendwie versuchen, über einen Züchter an solche Vögel wieder zu kommen. Wobei, ja, dann wäre meine Aufgabe. Also es geht ja jetzt nicht darum, nur einen neuen Vogel zu besorgen, sondern vielleicht eben auch was gut zu machen. Wenn irgendein Tier krank ist oder dass du dich um ein Tier besonders bemühst und dich sorgst um das Tier, dann kannst du das, was du hier falsch gemacht hast, vielleicht an der Stelle wieder gut machen. So, Wolf, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, das ist richtig. Mehr kann ich nicht sagen. Es tut mir sehr leid, dass das so gelaufen ist. Leid, ne? Bitte? Ja, mir tut das Tier sehr leid. Ja, das glaube ich. Ich hoffe, dass du da irgendwie so den Dreh dann doch für dich bekommst. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen, Wolf. Danke, Michi. Tschüss. Schönen Dank. Mach weiter so, ne? Dankeschön, Wolf. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Thementag. Morgen heißt unser Thema Geschichten rund um den Po. Ich möchte gerne mit euch über Krankheiten rund um den Po reden, über Erotik und Sexualität, die diesen Bereich betrifft, und über Sexunfälle, die auch diesen Bereich betreffen. Also Geschichten rund um den Po, das ist das Thema morgen. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, gerne natürlich dann auch während der Sendung zwischen 1 und 2 Uhr. Geschichten rund um den Po. Hier ist Florian, der ist 33. Guten Morgen, Florian. Ja, hallo Domian, hallo. Florian, um was geht's? Ja, es geht darum, um Beziehungsverlust. Also quasi, ich habe meine Freundin durch einen eigenen Fehler verloren im Mai, indem ich mich im Internet auf einem Portal, wo wir uns vor 2 Jahren kennengelernt haben, habe ich mal wieder reingeschaut und habe dann den Fehler gemacht, 2 Profilfotos von mir hochgeladen. Das hatte sie dann gemerkt und das war dann quasi der Grund der Trennung. Moment, du verstehst nicht. Du hast Profilfotos von dir hochgeladen. Was ist da jetzt schlimm dran? Naja, das war dann quasi für sie so der Beweis, dass ich mich quasi hintenrum anderweitig umschaue. Ne? Ach so, dass du dich wieder anbietest quasi. Genau, auf dem Markt. Ja, ach so. Genau. Ja. Und es war dann so, ich habe sie dann telefonisch 4 Tage nicht erreicht und habe mir schon gedacht, was ist da los? Und dann kam eben der Anruf und mit der Erklärung. Und dann ging es eigentlich erst los, dann hatten wir noch 4 ganz gute Telefonate, relativ normal. Und dann auf einmal kam so ein richtiger Kommunikationsabbruch. Darf ich kurz fragen, ehe ich es vergesse, wieso hast du denn diese Fotos hochgeladen? Ja, das war, also sie hat sich so im Frühjahr so immer weiter entfernt und sie hatte beruflich Prüfungen und... Also du warst unzufrieden? Richtig, genau. Ich sah sie praktisch immer weiter entfernt und dann war das einfach mal so aus einer Laune raus. Also ich hatte es nicht geplant, wollte jetzt auch nichts irgendwie was reinwürgen, oder? Ja, aber so ein bisschen ne? Du hast mit dem Feuer gespielt. Das war eine Sache von 20 Sekunden quasi und ich habe die hochgeladen und habe die aber dann auch nicht mehr genutzt. Also ich muss mich dann, als sie angerufen hat, erst mal erinnern, habe ich die überhaupt hochgeladen? Stimmt, da war was. Also ich habe das dann nicht weiter verfolgt eigentlich. So, und dann gab es Kommunikation. zwischen euch beiden? Genau, war der Stopp und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt muss irgendwas passieren. Dann habe ich so eine zwei Rettungsaktionen gestartet. Zum einen habe ich mir gedacht, jetzt müssen Briefe her, mit normal E-Mail und SMS, das klappt nicht. Und habe dann jeden Sonntag einen Brief geschrieben, wollte das auch ein Jahr dann durchziehen und habe zusätzlich noch mir überlegt, weil wir es dir weiter. Du wolltest das ein Jahr durchziehen? Jeden Sonntag einen Brief zu schreiben? Ja, genau so als... Aber zu dem Zeitpunkt wart ihr doch noch nicht getrennt, oder? Ja, doch, da war eben dieser Kommunikationsstopp, also ja, okay. Da war diese Sendepause. Und dann dachte ich mir, um jetzt irgendwie die letzte Möglichkeit noch an sie ranzukommen, ist jetzt per Brief und jetzt einfach mal so jede Woche einen Brief. Und dann habe ich noch mir Folgendes überlegt, wir haben relativ weit auseinander gewohnt. Und, wie weit denn? So 600 Kilometer. Oh ja, Fernbeziehung, schwierig, immer schwierig. Genau, wir waren aber auch, ich war öfters bei ihr, sie war hier in der Stadt und da habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt an alle Orte quasi in der Republik, wo wir eine schöne Zeit von miteinander verbracht hatten, mache da Bilder von diesen Orten, mache ein Fotoalbum mit Text und übergebe ihr das. Sehr romantisch. Ja, sehr nett. Dann dachte ich mir, naja, mit der Post schicken ist auch nicht so toll, ich übergebe sie direkt, habe mich angekündigt, keine Reaktion, dann habe ich es bei der Nachbarin abgegeben. Wie, du bist extra 600 Kilometer gefahren und die war nicht da? Ja. Genau, ja. Und naja, dann bei der Nachbarin abgegeben, da wurde es dann wohl auch abgeholt und naja, und die Briefe wurden dann eben auch nie beantwortet und dann nach 10 Wochen kam ein Paket zurück, ohne Absender und da war dann alles drin, also sämtliche Dinge, die ich ihr jemals geschenkt hatte, alle Briefe umgeöffnet, außer der letzte, inklusive Fotoalbum. Florian, das Ding ist ja wohl tot, ne? Ja, also... Das Ding ist ja wohl gegessen. Oder ich dachte mir eventuell, naja, wenn ihre Prüfungen dann vorbei sind, dann beschäftigt sie sich nochmal mit dem Fall eventuell. Ja, hör mal. Ja, was ist denn, wie ist der Stand der Dinge jetzt heute? Keine Reaktion. Ja, komm, vergiss es. Ich finde, also ich meine, das ist schon ein bisschen merkwürdig, ihr wart immerhin 2 Jahre zusammen, sagst du. Ja. Immerhin. Genau. Aber du warst auch schon unzufrieden. Und sie war offensichtlich auch unzufrieden. Und hat das nur als Anlass genommen, diese Bilder. Genau, das war dann so der finale Anlass, so der Beweis und ich hätte mir halt dann so ein Krisengespräch gewünscht, ne, dass man das bespricht und ich meine, wir waren ja keine sportlichen Gegner oder so, wo man sich bekriegt, deswegen hätte man das noch, aber offensichtlich wollte sie keine großen Gespräche mit dir führen, was ein bisschen gemein ist, klar, man steht immer da wie so ein begossener Pudel und würde gerne ein bisschen reden. Bist du denn noch verliebt in diese Frau ein bisschen? Ja, das ist natürlich so. Durch diesen Verlust dann weiß man eigentlich erst, was man da gehabt hatte. Ne? Das ist so. Aber du warst doch unzufrieden schon. Verklärst du es vielleicht jetzt im Nachhinein? Leicht unzufrieden, ja, weil ich eben auch schon immer so geschaut habe, ja, was gibt's sonst noch eventuell so und nicht zufrieden mit dem, was man hat quasi. Ne? Und ich glaube, wir müssen einfach einen großen Strich darunter ziehen. Ja, ja. Was ich denke auch. Also ich meine, das wäre jetzt die Kunst, dieses verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Aber Gott, was willst du denn noch hören von ihr? Also das wäre ja schon aufdringlich, wenn du jetzt nochmal irgendwas machen würdest. Du hast schon eine Kiste zurückgekriegt. Also krasser geht's ja schon gar nicht mehr. Das heißt, die sagt dir, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Das heißt das. Ja, denke ich mal auch. Nicht klammern. Du fängst an zu klammern, glaube ich. Also auf. Lass los. Ja, ich meine, gut, jetzt, wenn sie wirklich noch irgendwie da Bedürfnis hat, dann kann sie sich melden. Auf meiner Seite denke ich mal, dass da nichts mehr... Ja, so musst du es sehen. So, genau, das ist die richtige Einstellung und halt bloß an dich, dass du darfst da gar nichts mehr machen. Nichts mehr. Ja. Es ist ja schade, dass man so erkennen muss, dass sich ein Mensch so wandeln kann. Aber das passiert in Liebesdingen so oft. Und in Liebesdingen steht man oft irgendwann so blöd da und denkt, was war das denn jetzt da? Das ist ein Mensch, mit dem du ganz vertraut umgegangen bist und jetzt irgendwie diese Entwicklung, aber so ist es, so ist der Mensch und so ist die Liebe. Ja. Manchmal ist es halt krass. Florian, Strich drunter und nach vorne schauen. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Brigitte, 50, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Brigitte, schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, es geht sich darum, ich bin seit 21 Jahren schon bipolar erkrankt, also eine starke Depression. Erklär uns, was bipolar genau heißt. Bipolar heißt also, ich habe immer nur entweder starke Depression, dass ich in so einem tiefen Loch liege. Mhm. Oder ich bin so hoch auf und total überdreht und könnte jeden umarmen und also finde so die Welt nur schön und toll. Manisch-depressiv kann man auch sagen. Ja, genau. Mhm. Wie viele Jahre hast du? 21 Jahre? Seit 21 Jahren leide ich darunter. Ja. Wie geht's dir im Moment? In welcher Phase bist du gerade? Ja, die Phase ist momentan so, ja, so halbwegs geht's jetzt ein bisschen wieder. Ja. Aber mein Problem ist, ich habe einen 7 Jahre alten Sohn und der ist seit 9 Wochen jetzt in einem Heim. Du hast einen 7 Jahre alten Sohn? Mhm. Bist aber spät Mama geworden von dem Sohn. Nee, ich habe schon 3 erwachsene Kinder. Ja, gut, aber von dem Knaben bist du sehr spät dann Mama geworden. Ja. Und der ist jetzt im Heim? Der ist jetzt im Heim und... Weil? Ja, weil ich jetzt also... Also vor Jahren haben sich meine Söhne immer noch darum gekümmert. Die sind 27 und 30 und haben in den Zeiten, wo es mir schlecht ging, den zu sich genommen und sich um den gekümmert. Und das machen die jetzt nicht mehr? Das haben die gesagt letztes Jahr, das würden sie also nicht mehr machen, das würden sie auch beruflich nicht mehr schaffen. Und wo ist denn der Vater des Kindes? Ja, der wohnt in Holland, aber da habe ich keinen Kontakt mit. Ach so. Ja, das war also von Anfang an irgendwie keine richtige feste Beziehung, war mehr so. Ja, aber das ist doch sehr schlimm, wenn man einen 7-jährigen Jungen ins Heim geben muss. Ja. Oder? Tut es dir nicht unheimlich weh? Da leide ich ja total drunter. Ja. Und ich habe ja auch total Gewissensbisse und ich habe jetzt selber auch eine Kur beantragt für mir eine Reha von der Rentenversicherung. Das ist mir auch auferlegt worden. Mhm. Und warte jetzt, dass ich einen Platz bekomme, aber bis dahin bleibt er dann erstmal in dieser Wohngruppe. Der Kleine war dann bei den Brüdern, weil es dir so schlecht ging und du konntest ihn auch dann nicht so versorgen und den Alltag nicht managen. Nee, also bei mir ist das ganz schlimm. Ich stehe dann gar nicht morgens auf, ich liege dann nur auf der Couch rum und da liegt dann alles dunkel haben, weinen nur und bin nur total traurig. In der Regel, wie lange hält denn so eine finstere Phase an? Also es ist mit den Jahren immer schlimmer geworden, ne? Das heißt, das hält länger an? Ja. Und also mir geht es jetzt seit Mai schlecht. Mhm. Und ist ungefähr halb geht es mir schlecht und halb geht es mir gut. Es gibt keine Phasen, wo ich jetzt sagen mal, ich bin jetzt ganz normal, ne, so wie alle anderen. Also aber früher gab es dann schon Phasen, wo du ganz euphorisch warst und es dir richtig gut ging. Gab es das? Ja. Aber wahrscheinlich bist du dann für deine Umwelt auch irgendwie schwierig, ne? Wenn du total euphorisch bist. Ja, ich bin dann wirklich... Aufgekratzt. Aufgekratzt und... Tja. Hm. Bei mir kommt dann auch dazu, dann bin ich auch noch männersüchtig dabei. Männersüchtig? Ja. Das heißt? Tja. Viel Sex? Viel Sex brauche ich dann auch. Wenn es dir gut geht, also wenn du in der euphorischen Phase bist. Ja. Wo kriegst du die Männer her? Teilweise durchs Internet und teilweise... bekannt oder sowas, aber für eine Beziehung bin ich irgendwie auch nicht. Da geht es dann wirklich nur um Sex. Du hast Bock auf Sex und willst viel Sex haben. Mhm. Wie viel, wenn du so eine euphorische Phase hast, wie viel Männer hast du denn dann in der Woche? Ach, kommt drauf an. Aber meistens immer jüngere Männer. Ich stehe total auf jüngere Männer. Wie viel denn? Wie viel jünger? Nee, ja, das auch. Wie viel jünger zunächst, ja? So, du bist 50? 25, 30. Und kriegst du auch so? Ja, ich sehe noch sehr jung aus. Ja. Und trotz meiner Depression. Und wie viel Mal passiert das dann in der Woche mit den Männern? Ja, nicht so ganz so oft, aber... Aber es hat schon eine große Fluktuationsrate. Ja, ist auch so, wenn ich dann irgendwie unterwegs bin und sehe Männer, die mir gefallen, die schnappe ich mir mit meinen Blicken dann irgendwie. Wenn man mir die Geilheit aus den Augen sehen würde. Das wird schlagartig aber auf, wenn es dir schlecht geht. Dann habe ich überhaupt keine Lust mehr auf Sex. Liegst du auf der Couch, wie du gerade gesagt hast, die Vorhänge sind vor und du bist nur traurig. Ja, weinst genau. Auch. Ja. Wenn man das 21 Jahre hat, ist das ja ein richtiges Schicksal. Das kann man ja so sagen. Bist du denn permanent in psychiatrischer Behandlung? Ja, ich war schon in Tageskliniken gewesen, ich war schon mal in der Psychiatrie, ich habe auch eine Psychiaterin und hatte einen Psychologen über mehrere Jahre mit Gesprächen und so, aber... Bringt alles nichts. Immer wieder gekommen, immer wieder. Weil ich habe auch eine Depression ohne Auslöser, sagt meine Ärztin zumindest. Ne? Nimmst du denn permanent Medikamente ein? Ja. Ja. Das heißt, wenn du die nicht einnehmen würdest, wäre es noch schlimmer alles. Also in den Hochphasen habe ich teilweise abgesetzt oder weniger genommen, weil ich dann noch zu überdrehter wurde, wenn ich Antidepressiva nehme. Ja, ja, verstehe. Aber was ich jetzt auch noch zum Problem habe, das habe ich jetzt seit 3 Jahren, zu diesen Antidepressiva muss ich auch noch Tranquilizer nehmen, weil ich immer Angst habe. Mhm. Ich habe so eine richtige Angststörung noch dazu bekommen. Ne? Und also da ist so richtig alles im Argen. Ja. Hinzu kommt dann, dass der Junge im Heim ist und das Verhältnis zu den anderen Söhnen wahrscheinlich auch nicht so ganz toll dann ist, oder? Jetzt überhaupt nicht mehr. Also wir waren immer eine ganz tolle Familie und jetzt auf einmal... Mit 7 Jahren kriegt man ja alles mit. Was hat denn der gesagt, als der ins Heim musste? Der hat ja geweint? Ja, eigentlich gar nicht so. Ich habe ihm erzählt, du weißt das nochmal, der weiß ja gar nicht genau, was ich für eine Krankheit habe. Weil ein Kind von 7 Jahren weiß ja noch gar nicht, was Depression heißt. Nee, aber ein Kind von 7 Jahren kriegt durchaus mit, dass mit der Mama irgendwas in Ordnung ist. Ja, das kriegt er mit. Ja, das kriegt er auch mit. Ja klar, war zuerst auch traurig und enttäuscht und dann habe ich ihm auch erzählt, dass Mama dann auch bald in eine Klinik geht und dann wird Mama wahrscheinlich wieder gesund und dann kommst du auch wieder. Ist das so? Steht das in Aussicht? Ja. Ja. Wie gefällt es ihm denn jetzt da in dem Heim? Ja, dem gefällt es ja gut. Gefällt es ja gut? Ah. Ja. Kann es sogar sein, dass es für ihn auch ein bisschen eine Erleichterung ist? Denn das ist ja auch sehr belastend für so ein Kind, wenn die Mutter diese schlimmen Phasen hat und du nur traurig im Zimmer liegst. Kann ich dir nicht genau sagen, also... Könnte sein, dass er das so vielleicht ein bisschen auch als Wohltat empfindet. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wie stark er das empfindet alles. Ich weiß nur, wenn ich... Also ich habe den jetzt in den 9 Wochen, wo er weg ist, habe ich den 2-mal besuchen dürfen. Ne? Und jedes Mal, wenn ich dann gehe, dann muss ich so an mir halten, weil ich dann so... mir die Tränen dann so kommen und... Wenn du dann gehst, dann musst, wenn ich gehe, ja, dann musst du an dich halten, weil dir die Tränen kommen. Ja, weil ich nicht gerne möchte, dass er das sieht. Ich möchte nicht gerne, dass er traurig ist oder deswegen. Weint er denn auch? Am Anfang hat er auch geweint, ja. Mhm. Am Telefon, also das erste Mal nach 4 Wochen durfte ich das erste Mal mit ihm telefonieren und da hat er mir am Telefon alles Mögliche erzählt, was alles da nicht so in Ordnung wäre. Kinder würden ihn ärgern und wäre alles so blöd und fies und dann fing er auch an zu weinen und weinten wir beide zusammen am Telefon. Ne? Ach je. So, jetzt sagst du, du gehst nochmal in eine Klinik. Ja. Für wann ist das geplant? Ich habe noch keinen Bescheid. Also ich habe einen Antrag gestellt bei der Rentenversicherung und... warte jeden Tag auf den Bescheid, dass sie es bewilligen. Du hast ja nun schon eine ganze Menge gemacht. Hast du Hoffnung, dass es diesmal klappt, dass dir geholfen werden kann? Ich weiß es nicht, glaube es gar nicht mehr. Das ist ja mein Problem. Mhm. Ich kann meine Krankheit einfach nicht akzeptieren. Mhm. Lernt man das nicht auch in solchen Klinikaufenthalten, dass man zumindest erstmal die Krankheit akzeptiert und dann lernt, damit umzugehen? Habe ich in der Zeit versucht. Ich sage, wenn es mir gut geht, vergesse ich meine Krankheit auch. Ne? Ja, ja. Das ist ja, dann kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich hier irgendwie mal gelegen habe und traurig war. Und das ist wirklich die Hölle, diese Erkrankung. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die selber nicht hat und wie man sich dann fühlt. Bist du auch gefährdet, dass du dann Alkohol trinkst? Nee. Das nicht. Also das in 21 Jahren habe ich heute auch noch mit einem Bekannten darüber gesprochen, habe ich noch nie irgendwie... Meine Traurigkeit oder so in Alkohol oder in Drogen oder so, in der Hinsicht bin ich sehr stolz darauf, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ich habe ja auch mal die Hoffnung, wenn man so lange medikamentös behandelt worden ist, wie du, 21 Jahre. 21 Jahre ist in der medizinischen Entwicklung sehr viel, dass es dann vielleicht doch mittlerweile so gute Medikamente gibt, die dann doch helfen könnten, endlich nach 21 Jahren. Meinst du? Ja, ich hoffe das. Wirklich, wenn man das so in der Psychiatrie mitkriegt. Ich habe einen Freund, der ist Psychiater. Das ist schon atemberaubend, was da immer wieder an neuen Sachen auf den Markt kommt. Und manche Sachen versprechen wirklich gute und gravierende Hilfe. Auch bei dieser bipolaren Störung, ja, weil das ist ja keine normale Depression, ganz anderes. Aber das kann ich dir natürlich fachmännisch überhaupt nicht sagen. Ich kann nur so die Hoffnung zum Ausdruck bringen. Die Klinik, in die du dann gehen würdest, weißt du schon, wo das sein wird? Oder? Das ist eine psychosomatische Klinik. Mhm. Mhm. Kannst du dir die aussuchen oder wirst du dann dahin beordert? Ich denke mir, dass sie mir eine aussuchen, aber dieser Tage haben sie mir auch Unterlagen geschickt, wie viel das gibt überhaupt in Deutschland. Da sind einfach die von der Rentenversicherung finanziert werden. Es sind nur 5 oder 6, die da in Frage kämen. Und dann müsste ich noch auf eine Warteliste. Ja. Dann kann das natürlich noch länger dauern. Und davor habe ich Angst, dass ich dann noch so lange hier sitze und ich schotte mich auch so von allen Leuten ab. Ich lebe so ungefähr nur so für mich. Weißt du, Brigitte, ich sag's jetzt mal ganz, ganz profan. Du hast du das 21 Jahre geschafft. Dann schaffst du das auch noch ein paar Wochen, wenn das ein paar Wochen, ein paar Monate noch dauert. Du machst es für dich und du machst es für dein Kind. Das wird hart werden, das glaube ich, aber das wirst du schaffen, da bin ich ganz sicher. Und wir wissen ja noch gar nicht, ob du lange wirst warten müssen. Ja, das fehlt mir aber so, im Moment schon dran denke, ich muss direkt da weinen. Klar. Aber das ist auch eine gute Motivation, wenn man so eine Liebe zu seinem Kind hat, dass man alles Mögliche in sich und an sich aktiviert, dass es besser wird. Ich rufe da jeden Tag an, wie es dem geht und so. Und einmal in der Woche darf ich nur mit dem telefonieren. Die sagten auch schon im Heim, also so eine Mutter haben sie noch nie gehabt, die sich so für ihr Kind interessiert. Und das kriegt er natürlich auch mit und das ist ja auch ganz toll. Ja, ich liebe den darüber, aber alles. So ein kleiner Sonnenschein. Der Brigitte, ich habe hier eine sehr nette Psychologin hier heute Nacht. Das ist die Sabine. Ja. Sehr kompetente Frau. Ich möchte, dass ihr beide noch ein bisschen redet. Vielleicht kann sie dir auch noch einen Tipp geben für welche Klinik da besonders gut ist für deinen Fall oder wie du die Zeit gut überbrücken kannst, falls es etwas länger wird. Die Zeit überbrücken kannst. Genau. Ich fange mit meinem Leben überhaupt nichts an. Ja. Also ich sitze jetzt hier seit 9 Wochen. Ich wollte so viel machen und ich mache normalerweise, gehe ich ins Fitnessstudio und ich habe 2 Hunde, ja, mit denen gehe ich noch raus, aber irgendwie. Also wir überlegen mal. Das heißt, die Sabine überlegt mal, wie du das vielleicht schaffst. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst dann gleich von Sabine zurückgerufen. Mhm. Ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass du bald in die Klinik kannst, dass das eine gute Klinik wird und du Hilfe bekommst. Ja, und dass ihr beiden wieder zusammenkommt, du und dein kleiner Sohn. Ja, da würde ich mich auch total drüber freuen. Wünsche ich dir. So fehlt mir total. Ja. Liebe Brigitte, leg bitte auf und wir melden uns gleich. Mhm. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht's mit Thomas. Thomas ist 26. Hallo Thomas. Hallo Domian, schönen guten Morgen. Ja, Thomas. Um was geht's denn? Ja, ich habe schon öfters mal überlegt, ob ich mich mit dem Problem an euch wende. Ja. Und ich habe eine Sucht, die vielen gar nicht bekannt ist oder das auch gar nicht verstehen können. Und zwar eine wirkliche Motorrad-Raserei-Sucht, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wirklich Raserei und ich habe auch schon bald Angst, dass das irgendwann nicht mehr gut geht. Du hast ein Motorrad, was für eine Marke hast du? Eine Suzuki. Ja. Raserei heißt im Klartext? Ja, also wirklich immer wirklich super schnell fahren. Das Limit wirklich weit ausnutzen. Wie schnell fährt das Ding? Original fahren die schon ab Werk 300. 300? Und meine fährt noch ein bisschen schneller, ja. 300? Ja, bei 300 sind die ab Werk gedrosselt. Fährst du 300? Ja, auf Landstraßen, ganz ehrlich, auf Landstraßen ist das exorbitant schnell, da erreicht man fast nie aufgrund der Verkehrslage, aber auf Autobahnen, ich fahre immer außerhalb des Berufsverkehrs, wenn ich Autobahn fahre und dann fahre ich hier eigentlich bei jedem Mal, fahre ich immer ein paar Sekunden lang. Boah, ist das Wahnsinn. Also, das ist für mich unvorstellbar, was 300 bedeutet. Wenn man mit dem Auto 200 fährt oder 220, ist das schon Wahnsinn. Da muss man sehr konzentriert sein und aufpassen. Aber dann mit einem Zweirad 300 zu fahren, ist für mich außerhalb komplett meiner Vorstellungskraft, muss ich hier sagen. Ja, sehr gut. Wenn man das nicht mal selber gemacht hat, dann ist das eine höhere Überwindung, sag ich mal. Wie lange machst du das schon so? Wie viele Jahre? Also ja, ich habe mit 15 damals ganz normal angefangen, Mofa fahren. Ja. Dann so einen etwas moderneren Roller mit der Zeit. Ja. Und ja, seit 2002 hatte ich zwar alle Führerscheine gemacht, also Auto, Motorrad, aber die habe ich inzwischen wieder verloren. Wie verloren? Ja, aufgrund der Punkte. Und du fährst trotzdem? Ja, ich fahre jeden Tag. Du fährst trotzdem, obwohl du deinen Führerschein hast abgeben müssen? Ja. Du hast den Führerschein abgeben müssen für Auto und für Motorrad und fährst jeden Tag? Ja, ich fahre jeden Tag. Bist du wahnsinnig? Ja, das ist wirklich das mein Problem, Domian. Ich, wenn ich morgens aufstehe, dann sage ich mir schon, du fährst heute nicht Motorrad. Wenn ich von der Arbeit komme, dann weiß ich schon, ich fahre heute nicht Motorrad. Und sobald ich das Motorrad sehe, sobald ich nur einen Sportwagen auf der Straße vorbeifahren sehe, 2 Minuten später Lederkombi an und dann. Und du bist, seitdem du die Führerscheine hast abgeben müssen, bist du nie erwischt worden? Nee, ich bin zum Glück nicht mehr in der Polizeikontrolle gekommen. Und du hast auch noch nie einen Unfall gebaut? Ich selber habe wirklich noch nie einen Unfall gebaut. Ich bin mal von der Maschine gefallen, die ist ein bisschen gerutscht, aber da war nichts dran. Ich musste auch nicht die Polizei rufen, also noch nie irgendwie. Mensch, Thomas, ich bin fassungslos, was du erzählst. Du bist eine Zeitbombe für andere Menschen und für dich auch. Du bist ein Hochrisikofall. Auf jeden Fall. Nee, das stimmt, auf jeden Fall. Ich bin mir dessen auch bewusst. Du gefährdest massiv jeden Tag andere Menschen. Du begehst, du hast keinen Führerschein und fährst trotzdem. Das heißt, du machst was Kriminelles. Ja, auf jeden Fall. Und du gefährdest deine eigene Gesundheit eklatant. Ja. Warum? Weißt du, was das Schlimme daran ist? Das Schlimme ist, ich kann gar nichts dagegen tun. Das hört sich total dumm an vielleicht. Ich habe es auch schon mal einem Freund von mir erzählt, die glauben es mir auch nicht. Aber sobald ich das Motorrad sehe, Thomas, ich da drauf sitze... das klingt wirklich blöd, muss ich dir sagen, entschuldige. Weißt du, was man dann macht? Dann verkauft man das Ding. Dann ist die Sache erledigt. Ich habe die inzwischen schon mal verkauft gehabt, oder mein Vorgängermodell verkauft gehabt. Und ich bin so fertig mit den Nerven und mit der Welt gewesen, dass ich mir 2 Wochen später eine neue gekauft habe. Also die aktuelle Maschine jetzt gekauft habe. Was machst du beruflich? Ich wohne hier auf dem Land. Ja. Und ich arbeite auf dem Bauernhof und fahre da die Landmaschinentrecker. Ja. Jetzt, wenn wieder die Ernte anfängt, die Rübenmaus, sowas. Hast du eine Freundin? Nee. Das macht, ganz ehrlich, das macht auch keine Frau mit, habe ich gemerkt. Das heißt, da gab es schon Situationen, wo die dann gesagt haben, nee, so, das mache ich nicht mit. Selbstverständlich, auf jeden Fall, klar. Ich habe eine kennengelernt mit Motorradfahren. Ja. Und 6 Wochen, da war die auch weg. Was sagen denn deine Eltern? Was sagen deine Eltern? Ja, meine Eltern wissen gar nicht, dass ich Motorrad fahre. Ich habe auch zu denen jetzt nicht so den besten Kontakt. Ach so. Wissen denn die Leute da im Dorf, wo du wohnst, dass du gar keinen Führerschein mehr hast? Nee, das weiß eigentlich nur mein Chef. Und der Chef kriegt aber mit, dass du trotzdem fährst? Ja. Er sagt mir zwar auch, dass ich das sein lassen soll und hat mich da schon hunderte Male probiert zu belehren, aber da... Da hilft ja wahrscheinlich irgendwie nur die Radikalmethode. Ja, ja. Ich war auch schon manchmal, wenn wir am Nürburgring sind, ich war schon 2 Mal in den Krankenhäusern, da im Adenau im Rennkrankenhaus. Hm. Ich habe gedacht, ich brauche mal eine Schocktherapie oder sowas, aber... Jetzt erklär mir doch mal, du bist ein vernünftiger Typ, mit dir kann man normal reden. Jetzt erkläre mir doch mal bitte, dass du so wenig Herr deiner selbst bist und dieser Sache so zügellos nachgehst. Erklär mir das mal. Tja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Das ist wirklich so, sobald ich zu Hause bin und nur das Motorrad sehe oder ein anderes Motorrad sehe, dann geht mir sofort der Puls, das ist... Wie ein Kippschalter, wirklich wie ein Kippschalter. Die ganze Zeit hätte auf nicht fahren, kleinster Auslöser, kann ich gar nichts mehr machen, sitze ich so schnell auf der Maschine, dass ich weiß es nicht. Was wäre denn eigentlich, wenn du dich jetzt bei der Polizei melden würdest und denen das genauso erzählst wie mir gerade? Dann, Hast du ein Verfahren im Hals? Natürlich. Was ja nicht das Schlechteste wäre. Naja, die Bestrafung macht natürlich einen psychologischen großen Unterschied. Aber sobald ich aus dem Gericht raus wäre oder dann auch schon im Gefängnis gehen müsste, das ist ja unfassbar. Ist dir dein eigenes Leben nicht wert? Voll? Doch. Ja, aber du spielst doch enorm mit deiner Gesundheit. Sobald ich das Visier runter habe und sobald der Motor an ist, kommen diese Gedanken nicht mehr durch meinen Kopf. Wir haben gerade gehört, ganz am Anfang, die Geschichte von Sebastian, der erzählt, dass ein kleiner Junge überfahren wurde. Ja, das habe ich auch gehört. Sowas kann dir auch passieren, dass du irgendwann verantwortlich bist für den Tod eines Kindes oder eines Erwachsenen. Ja. Das musst du dir vor Augen. Das musst du dir vor Augen halten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es so kommt. Du kannst von Glück reden, dass du offensichtlich eine Heerschar von Schutzengeln hast, die dich bisher beschützt haben. Ja, dazu kommt, das ist wirklich das Schlimmste. Ja, aber könntest du denn mit so einer Gewissensbelastung leben, dass nur weil du deiner Lust, deiner Gier nachgegangen bist, vielleicht ein Kind auf dem Gewissen hast? Ja, ich weiß nicht, ob man damit leben kann. Ich glaube, die wirkliche Auswirkung eines solchen Unfalls, die wird man immer erst wirklich verarbeiten können und spüren können, wenn man das wirklich mal durchgemacht hat. Ja, aber ich appelliere an dich, dass du das dir jetzt im Vorhinein, jetzt, solche Dinge durchspielst. Denn nur so kannst du auch Herr deiner selbst werden. Das kann gut sein, auf jeden Fall. Das sollte ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ich mache mir richtig Sorgen, muss ich ja sagen, Thomas. Ich mach mir wirklich Sorgen. Ich mache mir Sorgen um dich und ich mache mir Sorgen um Menschen, die da bei euch leben. Auch die Vorstellung, dass du vielleicht dein Leben lang irgendwann im Rollstuhl sitzen wirst oder ein Pflegefall bist, ist auch für dich, nur rein theoretisch. Ja, ich habe auch schon eine Patientenverfügung erlassen. Und also Pflegefall werden, oder überhaupt anderen Menschen umzubringen und dann Pflegefall werden, das sind wirklich die zwei schlimmsten Vorstellungen, die einen da begleiten. So, Thomas, pass auf, wenn du offensichtlich nicht in der Lage bist, das alleine durch deine Entscheidung, du kannst es nicht entscheiden, du kannst nicht klar sagen, ich will es nicht mehr. Ja. Wenn du dir wenn das Motorrad wieder verkaufst, dann kaufst du dir demnächst wieder ein neues. Wenn du eine Anzeige bekommst, dann, wenn die Strafe abgesessen ist, fährst du wieder. Ja. Dann ist das wirklich aber jetzt ein richtig klarer Fall für einen Psychologen. Das musst du machen. Du hast dich hier bei mir gemeldet, offensichtlich schon doch auch mit einem Unrechtsbewusstsein, sonst hättest du dich ja gar nicht gemeldet. Auf jeden Fall. Ja. Und das muss man ja auch ernst nehmen und auch dann hoch einschätzen. So, dann musst du den Schritt auch weitergehen. Dann musst du wirklich zu einem Profi gehen, der mit dir arbeitet und das in dir knackt, was da vollkommen schief läuft. Wenn der reine Appell nichts nutzt, und der nutzt nichts, glaube ich. Ich glaube nicht, da hast du wirklich leider recht, ja. Ja. So, und was du da machen kannst, das erfährst du jetzt von meiner Psychologin im Hintergrund und die wird eingehend mit dir reden und dir konkrete Tipps und Informationen geben. Okay, Domian, ich bedanke mich bei euch. Sehr gerne. Thomas, du... Dankeschön, macht weiter so. Wir melden uns gleich. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Geschichten rund um den Po. Ich möchte gerne mit euch über Krankheiten rund um den Po reden. Das ist ja ein großer Tabubereich. Beispielsweise sind Hämorrhoiden ja eine Volkskrankheit und kaum jemand spricht davon, weil sich alle schämen. Aber da gibt es ja gar nichts zu schämen. Darüber können wir sehr gerne reden. Aber wir können auch reden über Erotik und Sex rund um den Po und über Sexunfälle. Da gibt es eine ganze Menge zu berichten, eventuell, was in den Notfallambulanzen da so eingeliefert wird, was die Menschen sich alles einführen. Ich hatte hier schon mal ein Gespräch mit einer Krankenschwester, das ist krass gewesen, was sie mir damals erzählt hat. Also ich bin gespannt auf eure Anrufen. Geschichten rund um den Po, morgen ab 0 Uhr anrufen, um 1 sind wir da. Oder ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Jenny. Jenny ist 28. Hallo, Jenny. Hallo, Domian. Und was geht's bei dir? Bei mir geht es um Folgendes. Und zwar, ich hatte jetzt am Wochenende, meine Suche nach meinem leiblichen Vater ein Ende gehabt. Mhm. Und zwar, also er wurde für mich gefunden. Ich hatte mich über Internet an eine Ahnenforscherin gewandt. Mhm. Und sie hatte meinen Vater ausfindig gemacht. Mein Vater ist in Deutschland als GI stationiert gewesen, von der US Army aus. Ach. Und das ist so gesehen jetzt zwar erfreulich, ich freue mich da unwahrscheinlich drüber, dass meine lange Suche, ich habe ihn 10 Jahre lang gesucht, ein Ende hat. Allerdings wurde mir gesagt, dass er im Moment im Gefängnis sitzt. Oh, in Amerika. Genau. Und weswegen sitzt er im Gefängnis? Wegen Mordes. Ach du je. Und das ist etwas, was mich ziemlich hart getroffen hat, das mich sehr erschüttert hat. Das würde mich auch hart treffen, wenn mein Vater wegen Mordes im Gefängnis säße. Bist du sicher? Stimmen die Informationen? Ja. Also die ganzen Daten von Vormittel, Nachname, Geburtsdatum und halt auch der Landkreis, aus dem er kommt. Ich habe auch vor 5 oder 6 Jahren mal über die Army wo ich ja gesucht hatte, auch mal ein altes Bild von ihm bekommen. Und wenn man das halt mit den Bildern vergleicht, da kann ich einfach sagen, dass er das ist. Also mir wurde halt von dieser Ahnenforscherin, die kann ja sämtliche Sachen einblicken. Und in Amerika ist es halt auch so, dass dort Straftäter, dass das ja alles öffentlich angeprangert wird. Also die ganzen Strafsachen, Namen, da wird ja nicht... Das steht alles im Internet. Das heißt, du weißt auch, was er genau gemacht hat. Genau, das weiß ich auch. Was hat er genau gemacht? Er hat den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau erschossen. Wann ist das passiert? Im Mai diesen Jahres. Also vor 4 Monaten erst. Mhm. Und was erzählt deine Mutter über deinen Vater? Die Sache ist, also ich bin ein Adoptivkind. Und ich habe meine Mutter selber auch vor 10 Jahren gefunden, als ich 18 war. Sie hat mir damals halt viel Positives eigentlich nur über ihn erzählt. Und sie wollte ja eigentlich auch, dass, also mein Name hat sie mir noch gegeben, obwohl sie mich dann zur Adoption gegeben hat. Aber der Name meines Vaters fängt auch mit J an. Und sie wollte halt auch unbedingt, dass ich deswegen auch einen Namen mit J bekomme. Und ich habe aber auch seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Also das sind sehr viele... Was machst du jetzt mit dieser Information? Wirst du Kontakt mit ihm aufnehmen? Ja, das ist der Grund auch, warum ich anrufe. Und es ist halt Folgendes, ich hatte jetzt schon Briefe in die USA geschickt. Die Sache ist, er hatte jetzt eine Voranhörung. Momentan sitzt er nur in Untersuchungshaft. Er hat einen richtigen Verhandlungstermin jetzt Anfang Oktober. Und momentan sitzt er in wie einem Art Untersuchungshaft, kann man sich das hier so vorstellen. Und da sind halt die Haftbedingungen noch etwas lockerer, wie dann später in einem Staatsgefängnis. Und ist denn die Schuldfrage wirklich geklärt? Die ist ja noch nicht wirklich geklärt. Es gab ja noch kein Urteil. Ja, aber er hat es gestanden. Er hat das auch gestanden, hat es zugegeben, dass er das war. Und die Sache ist halt so, in dem Bundesstaat, in dem er lebt, wird auch die Todesstrafe verhängt. Das wollte ich gerade fragen, in welchem Bundesstaat lebt er? In Tennessee. Und da gibt es die Todesstrafe. Genau, also ihm würde auch die Giftspritze drohen. Ich weiß jetzt nicht, wie das von der Schuldfrage her ist. Es ist ja immer so, wenn man zum Beispiel geständig ist, da kann man in einigen Staaten halt der Todesstrafe entziehen. Möchtest du denn überhaupt mit diesem Mann Kontakt haben? Ja. Warum? Also ich hatte lange, auch wo ich Kind war, ich weiß das ja seit meiner Kindheit mit der Adoption, ich hatte immer schon die Fragen nach meinen Eltern, ich wollte sie immer sehen, ich wollte wissen, wer die sind. Ich meine, ich liebe zwar meine Adoptiveltern auch über alles, es wird immer meine Mama und mein Baba sein. Und das kann ich verstehen, dass man die Sehnsucht nach den Wurzeln hat, aber ein Mord ist so eine existenzielle Erschütterung. Stößt einen das nicht so ab, dass man sagt, ich möchte mit dem Menschen nichts zu tun haben? Nee, für mich nicht. Also ich meine sicher, es ist jetzt nicht so, dass ich das mir irgendwie schönrede. Ich sage halt auch immer, ich habe auch immer gesagt, jeder Mensch muss für seine Taten gerade stehen, was er gemacht hat, und das schließt mein Vater nicht aus. Und Mord ist halt einfach eine Sache, da gibt es keine Entschuldigung oder eine Begründung, warum man das getan hat, außer es handelt sich halt wirklich um massive Notwehr. Ja, wie beurteilst du denn seine Tat? Wie gesagt, für mich ist sowas auch unentschuldbar und sicher... Ja, ich bin da, sage ich mal, selber sehr am Hadern, wie ich darüber denken soll und alles, aber... Warum willst du mit ihm Kontakt haben? Warum? Die Wurzeln, aber ich möchte es genauer wissen. In Anbetracht dieser schwerwiegenden Tat. Ich kann das selber nicht beschreiben. Das ist ja auch etwas, was mich selber irgendwie, was ich selber nicht richtig erklären kann, mir selber. Aber ich habe ein unwahrscheinliches, ich habe die Bilder von ihm gesehen, auch das Video von ihm, das wird ja alles... Das konnte ich im Internet einsehen und er hat aus der, irgendwo verzweifelt geschaut und klar, in seiner Situation. Du hast aber du hast da noch nichts hingeschickt und noch keine Reaktion bekommen von ihm. Ich habe einen Brief hingeschrieben, allerdings ist das noch sehr kurze Zeit her und also ich denke auch noch nicht, dass er den bekommen hat, dass er noch nicht in den USA angekommen ist. Möchtest du ihn besuchen? Ja, das ist halt auch etwas, was ich eigentlich wissen wollte und zwar ist zieht mich unwahrscheinlich dorthin. Ich weiß, wann dieser Gerichtstermin ist und ich laufe hier seit dem Wochenende wie ein Tiger im Käfig auf und ab und weiß nicht genau, was ich machen soll und es zieht mich unwahrscheinlich hin, dass ich sagen möchte, ich möchte an diesem Tag, ich möchte dorthin fahren. Ich möchte dorthin und weil? Ich weiß, dass ich ihn sehen möchte, ich will vielleicht auch wissen, was da auch alles genau passiert ist. Also ich habe vieles in den Nachrichten dort gelesen, aber ich weiß nicht warum, ich weiß nicht was und ich habe einfach Angst, dass mich die Fragen ewig auffressen werden. Könnte sein, da hast du recht. Besteht denn die Möglichkeit, hast du die Möglichkeit, dorthin zu fahren? Geld, Zeit? Ja. Das ginge? Mhm. Ja. Das ginge. Also ich habe mich auch schon erkundigt, also, dass ich... Jenny, wenn du so einen Drang danach hast und du das auch so begründest, damit vielleicht werde ich mein ganzes Leben lang darüber grübeln, was da los ist, und du hast jetzt die Chance, da genaue Informationen zu bekommen, dann fahr hin. Da reagiert jeder andere Mensch, jeder Mensch anders. Ich glaube, ich wäre so geschockt, dass ich sofort alle Schotten dicht gemacht hätte und hätte mit dem nichts mehr zu tun haben wollen. Aber das ist individuell. Da gibt es keine allgemeine Richtigkeit. Das hat mich überzeugt, wie eindringlich du das gerade geschildert hast. Dann mach es. Okay. Meine Sendung ist vorbei. Ich würde trotzdem gerne nochmal, dass wir dich gleich nochmal anrufen, okay? Alles klar, Jenny, okay. Bis gleich, tschüss. Ich danke dir. Gerne, tschüss. In der Technik Uwe Petersen und Moritz Güldenring, und morgen heißt unser Thema Geschichten rund um den Po. Schöne Nacht.